Antibiotika, Lupe ist es von Name. Dinge mit Hei, Pestizide und Aluminium, im Konsument, der bleibt sich so. Nervengifte für die Massen und du kannst es gar nicht fassen. Und aus Blödheit auch nicht lassen, diese Scheiße anzufassen. In meinem Kaufwagen liegt das Plastik, alles billig, so fantastisch. Du fährst den Dreck nach Haus, kochst deine Gaumen schmaus. Willst du alles konsumieren oder endlich aussortieren? Willst du endlich gesund sein, dann stopf nicht alles in dich rein. Willst du aufwachen im Leben, die Sinne schärfen und verstehen? Aus dem Boden.